Das wird sein Lebenslauf und Lebensgeschichte. Senator, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen, deshalb Geduld. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عليكم السلام. السنة الثامنة من الهجرة. كنا قد تكلمنا عن السنة السابعة وكان فيها نصر عظيم للمسلمين واتسعت رقعة الإسلام في شبه جزيرة العرب وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك ورؤساء الأمصار يدعوهم إلى الإسلام وما إن بدأت السنة الثامنة من الهجرة إلا وأسلم ثلاثة من سادات قريش ومن خيار أهل قريش وهم عمرو بن العاص خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة. أما عمرو بن العاص فذكر ابن إسحاق أن عمرا باقت نفسه بانتصارات المسلمين وبعد صلح الحديبية توجه إلى الحبشة وصادف هناك عمر بن أمية الضمري. كان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قد بعثه إلى النجاشي فصادفه هناك فأراد أن يوقع بعمر فالنجاشي زجرح فأسلم عمر بن العاص هناك وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السنة الثامنة من الهجرة. Das achte Jahr nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم lebte in Medina 11 Jahre ungefähr. Und wir sind jetzt beim achten Jahr. Das wird es bleiben noch 3 Jahre und so kommen wir zum letzten Lebensjahr von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Im siebten Jahr nach der Auswanderung von Mekka nach Medina gab es natürlich erfreuliche Ereignisse für die Muslime. Unter anderem haben viele von den arabischen Stämmen den Islam angenommen. Die Muslime waren stark geworden in der arabischen Halbinsel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Briefe an die Könige und Führer damaliger Zeit geschickt, damit sie den Islam annehmen. Und natürlich auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann und die Muslime waren die Herrscher in Medina geworden, weil die drei Stämme von den Juden die Medina verlassen haben. Und die Muslime haben auch Khaybar befreit. Das heißt, allgemein konnte man sagen, der Islam hat sich so rasch verbreitet in der arabischen Halbinsel in diesem Jahr. Dann hat das achte Jahr angefangen und am Anfang dieses Jahres haben drei wichtige Leute den Islam angenommen. Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. Und diese drei, sie sind wirklich drei Leute, die von den besten Familien Quraysh waren, von Mekka. Und die waren auch Leute, die bekannt waren. Zum Beispiel Khalid ibn Walid war der Reiter und derjenige, der Führer in den Kriegen, dass er den Islam annimmt. Das ist nicht leicht für die Mekkaner. Amr ibn al-As war eine Person, die sehr schlau war. Und Uthman ibn Talha, Radwanullah alayhim jami'an, die waren sehr gute Leute. Erstmal Amr ibn al-As. Amr ibn al-As war in Abyssinien. Abyssinien, das Äthiopien heutzutage so ungefähr dieses Gebiet. Amr al-As war dort und er hat dort Amr ibn Umayyah al-Dhumri getroffen. Amr ibn Umayyah al-Dhumri, er war der Botschafter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dem Oberhaupt von Abyssinien, Negus. Als Amr ibn al-As das sah, er wollte Problem stiften zwischen Negus und zwischen den Muslimen. Aber Negus hat das nicht akzeptiert. Und Amr ibn al-As hat das gesehen, dass der Islam die Wahrheit ist. Dann hat er den Islam angenommen und im Jahre 8 kam er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit er Treueid auch leistet, damit er bekannt gibt, dass er den Islam in Abyssinien angenommen hat, und dann kommt er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Islamu Khalid, amma Khalid, فكان من أشد الناس على النبي والمسلمين ولكن الله أراد به خيرا وكان خالد لا يشهد مشهدا ضد المسلمين إلا يخسر فيه وأما مع غير المسلمين كان يربح يعني مع غير المسلمين كان يربح مع المسلمين يخسر وهذا الأمر جعله يفكر تفكيرا عجيبا أنه ما الخبر كل مرة لما أكون ضد المسلم أخسر لما أكون معه يكون النصر حليفي وفي الحديبية كذلك كان على رأس فرسان المشركين والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وبعسفان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أو عسفان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة الخوف واستعاد فخالد الوليد فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحميه الله سبحانه وتعالى. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء سنة بعد الحديبية، صلح الحديبية قلنا كان في سنة 6 وعمرة القضاء كانت في سنة 7، فخرج أهل مكة من مكة حتى يتركوها للمسلمين. فالوليد بن الوليد وهو أخو خالد الوليد كان قد أسلم، فتعجب كيف يغيب خالد، فأرسل له رسالة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك، ومثل الإسلام جهله أحد، وقد سألني رسول الله عنك وقال أين خالد، فقلت يأتي الله به، فقال مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له ولقد دمناه على غيره، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. فلما وصل خالدا الكتاب استشعر بكرم النبي صلى الله عليه وسلم وبتقدير النبي صلى الله عليه وسلم له، فازداد رغبة في الإسلام، ورأى رؤيا، رأى أنه كان في بلاد ضيقة مجدبة، فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة، فقال إن هذه لرؤيا، فكانت البلاد الضيقة بلاد الشرك، والبلاد الخضراء الواسعة هي دنيا الإسلام. وفي لحظة من اللحظات هداه الله سبحانه وتعالى، فأخبر صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فأبيا، ثم عرض على عثمان بن طلحة فأسرع الإجابة، وخرج خالد وعثمان حتى وصلا المدينة، وكان الركب قد وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا المدينة وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل الإسلام. ولما وصلوا هناك كان كذلك عمر بن العاص وعثمان بن طلحة وخالد الوليد، فسأل خالد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعلم أخو الإسلام يجب كل شيء قبله. هنا مسألة جميلة حصلت، ألا وهي لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمر بن العاص، مد يده يبايع الإسلام، فسحب عمرو بن العاص يده، قال له أشترط، قال له أشترط، قال له أشترط يعني أضع شرط، قال له أن يغفر الله لي. قال له يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ كل شيء ما فعل الإنسان الإسلام يجبه، يهجمه، بحيث أنه الإنسان إذا كان قد فعل شيئا قبل الإسلام يغفر الله، ولو كان فعل شيئا جيدا قبل الإسلام، عملا صالحا وعمل في الإسلام صالحا، فإن الله يحسب له العمل الصالح للإسلام، وهذا من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. طبعا هناك من قال أن خالد أسلم في سنة 7، ولكن المحققون يقولون أنه كان في سنة 8، ما يهمنا نحن بأي سنة تمام، ولكن المهم إسلام هؤلاء الأبطال الثلاثة. بارك الله فيكم. سفايتنس خالد ابن الوليد نتوجه تيزا نامي اس ان زي بكانت نامي ان دا اسلامشن جشيشته und das ist ein Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war ein großer Führer und einer, der vor dem Islam, vor seinem Islam, gegen die Muslime und den Islam gekämpft hat. Khalid al-Walid ist natürlich bekannt. Er hat die Brigade geführt in Uhud, die Muslime von hinten angegriffen haben. Und die Muslime haben den Krieg verloren in Uhud. Das war Khalid, derjenige, der dort war. Dazu barakallahu fikum, Khalid Walid war ein sehr bekannter in Mekka. Als sie Kämpfer wollten oder einen Führer wollten für Kampf, Reiter, haben sie Khalid genommen. Khalid Walid hat gemerkt, dass er immer, wenn er gegen den Propheten was unternehmen möchte oder will, kann er nichts weiter machen. Deshalb hat Khalid in diesem Zusammenhang sozusagen Vorahnung gehabt. Egal was ich gegen die Muslime vornehme, klappt nicht. Warum? Hat er sich gefragt. Die Antwort natürlich hat er erfahren, als er einmal gegen den Propheten was vornehmen wollte. Das war im Jahre 6 nach der Auswanderung, im Jahre 7 nach der Auswanderung. Der Prophet hat schnell gebetet und er hat sich vorbereitet. Deshalb hat Khalid gewusst, dass der Prophet von Allah geschützt wird. Als dann die Muslime im Jahre 7 Mekka, in Mekka waren, damit sie das Haus Allah besuchen, haben die Mekkaner Mekka verlassen für die Muslime, weil die Leute von Mekka, die haben Götzen angebetet. Die Muslime dürften pilgern, nicht pilgern, eigentlich sagt man, das Haus besuchen, Umrah. Und Khalid Walid ist nicht auch ist nicht geblieben in Mekka. Sein Bruder, der den Islam angenommen hat, Al-Walid ibn Al-Walid, er hat gesagt, wo ist Khalid? Da hat man gesagt, der ist auch weg. Dann hat er ihm einen Brief geschrieben. Der hat ihm gesagt, du hast Verstand und du bist eine Person, die sehr schlau ist. Und der Islam ist eine Religion, die klar ist. Und jede Person weiß nicht, was der Islam ist. Der Prophet Mohammed hat nach dir gefragt. Sein Bruder schreibt Khalid. Der Prophet hat nach dir gefragt. Und er sagte, der Prophet, einer wie Khalid sollte den Islam verstehen und den Islam annehmen. Und wenn er zu uns kommt, also wenn er den Islam annimmt, dann werden wir ihn respektieren. Und so einer wie Khalid sollte seine Kraft und Energie für den Islam einsetzen und nicht gegen den Islam. Sein Bruder hat ihm geschrieben dann weiter, Überlege dir gut und versuche, den Rest deines Lebens zu retten, indem du sozusagen den Islam annimmst. Als Khaled diesen Brief bekommen hat, hat er nochmal etwas, hat er geträumt. Er hat geträumt, dass er in einem engen Land war und dieses Land war Dürre, es gab keine Pflanzen. Und dann hat er dieses enge Land verlassen und er kam zu einem großen Land mit Bäumen und mit Grün. Er hat gesagt, das ist mein Traum. Das heißt, ich nehme den Islam. Der hat zwei Leute von Führern von Mekka gesagt, kommt mit, wir nehmen den Islam an und wir wandern aus zum Propheten. Sie haben nicht akzeptiert. Dann hat er mit Uthman ibn Talha gesprochen. Uthman ibn Talha sagte, ja, ich mache mit. Und sie waren dann in Medina angekommen. Bevor sie ankamen, der Prophet hat die Nachricht bekommen, dass sie kommen, um den Islam anzunehmen. Und so kamen sie zum Propheten und sie haben den Islam angenommen. Und hier haben sie gesagt, oh Prophet, mach für uns mit Gebet, dass Allah uns verzeiht, was wir früher von schlechten Taten begangen haben, was wir Sünden begangen haben. Der Prophet sagte ihnen, der Islam löscht das Schlechte, was vor dem Islam war. Interessant ist hier, als sie dem Propheten die Hand gegeben haben, um dieser Treuschwur oder Schwur, Treueid oder Treuschwur, um das zu bestätigen, sie haben dem Propheten die Hand gegeben. Bei Amr ibn al-As, als er dem Propheten die Hand gegeben hat, der Prophet hat auch seine Hand gegeben, Amr ibn al-As hat seine Hand zurückgenommen. Der Prophet sagte ihm, was ist los, Amr? Der sagte ihm, Islam an unter einer Bedingung. Der Prophet sagte, sag deine Bedingung. Der sagt, dass Allah mir verzeiht, alles, was ich vor dem Islam gemacht habe, vom Schlechten, weil ich gegen euch gekämpft habe und so. Der Prophet sagte ihm, O Amr, der Islam löscht das Schlechte, was vor dem Islam war. Und passt auf hier, das ist wichtig zu verstehen und so ist es von Wichtigkeit, dass man etwas bemerkt. Wenn man vor dem Islam schlecht getan hat und dann nimmt man den Islam an, dann wird alles, was vor dem Islam ist, vom Schlechten gelöscht. Wenn man vor dem Islam gut gemacht hat, und dann nimmt man den Islam und dann praktiziert man den Islam richtig, dann wird das Gute, was vor dem Islam war, auch angerechnet für die Person, die den Islam angenommen hat. Weil die Werke im Islam zählen. Und das ist eine große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gebe Beispiel. Eine Person hat vor dem Islam zum Beispiel jemanden beleidigt. Und er hat einem Armen gespeist. Man nimmt den Islam an. Und man praktiziert den Islam. Die Beleidigung, dies wird gelöscht. Aber Speisen des Armen wird angerechnet als gute Tat auch im Islam. Obwohl die Person das vor dem Islam gemacht hat. So großzügig, so barmherzig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadhihi as-sana kanat غزوة من أعظم الغزوات وهي غزوة مؤتة. مؤتة قرية في أطراف الشام إلى اليوم موجود مدينة اسمها مؤتة, هي في شمال الحجاز وفي تخوم الشام. ففي جماد الأولى من عام ثمان الموافق سنة 629 ميلادي جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله إلى أمير بصرى. أما النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير رسولا إلى أمير بصرى ففي الطريق قتلوه, هجموا عليه وقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لي يعني يأخذ القصاص لقتله. وقيل أن النبي كان قد أرسل سرية إلى ذات الطلح على حدود الشام يدعون إلى الإسلام فقتلوا ولم يبقاه، وظنوا أنه مات، فرجع الحارثي فرجع. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر على الجيش زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وسار الجيش وعدته 3000 من المهاجرين والأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقال لهم: اغزوا بسم الله، قاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا لهم، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا شيخا فانيا، ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. ثم مضوا على بحفظ الله وعلى بركة الله. فبلغ الجيش أن هرقل قد نزل في مآب في أرض الشام، في 100,000 من الروم، وأتاهم أيضا 100,000 من متنصرة العرب من النصارى، من لخم وجذام والقين وبهراء وبل، يعني من نصارى العرب. فلما بلغ الغبر المسلمين أقاموا على معان ليلتين، وقالوا: نكتب إلى رسول الله نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره. فقال عبد الله بن رواحة: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. فتشجع الناس وقالوا: صدق ابن رواحة. وسار الجيش المسلم حتى التقوا بجموع هرقل من الروم بقرية مشارف، في مشارف الشام يعني. فانحاز المسلمون إلى مؤتة وتحصنوا بها، والتقى الجمعان طبعا 200,000 و3,000، 200,000 و3,000، ولكن قبل كان القتال مو مثل اليوم. فقاتل زيد بن حارثة حتى استشهد، فأخذ اللواء جعفر فحمله، فكذلك القصة مشهورة في تقطيع جعفر، فحمل اللواء بيمينه فقطعوها، أخذه بشماله فقطعوها، فاحتضنه بعضديه حتى ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين فاستشهد. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فلما أخذها شوي هكذا يعني صار عنده شيء من التردد، فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهم هديت. وطبعا أيضا قيل أنه قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. وتقدم عبد الله بن رواحة فقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي للصحابة، تراها النبي مو معهم، ليش سمى أهل العلم هذه غزوة؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان موجود، نحن قلنا النبي إذا ما كان موجود سمى سرية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم لهم يقول: أخذ الراية فلان، أخذ الراية فلان، أخذ الراية فلان، فقتل. فأخذ الراية ثابت بن أكرم، ثابت بن أكرم رضوان الله عليه، وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت، فقال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فأخذ الرأي خالد، فقاتل قتال الأبطال. وماذا فعل خالد؟ سبحان الله، أقبل الليل. فشو عمل خالد يا أخوة؟ غير ميسرة الجيش ميمنة، والميمنة ميسرة، وجعل الفرسان خلف الجيش يجرون بفرسانهم حتى يثير الغبار كثير. فلما صار الصباح ونظر الروم فشاهدوا وجوه أخرى، هذول شاهدوا وجوه أخرى وجوه أخرى وغبار كثيف، فظنوا أن المدد قد أتاهم، وصار المسلمون يستدرجوهم إلى الصحراء فخافوا، قالوا أكيد هذا كمين أتى بالمدد حتى يقضوا عليه. طبعا يعني كان أمر عظيم يا أخو، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في المدينة يقول أخذ الراية زيد قتلوا زيد، أخذ الراية جعفر قتلوا جعفر، أخذ الراية عبد الله أخذوها، ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. سبحان الله. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن جعفر وتكلم عن عن عن عن بطولتهم. فلما رجع الجيش قالوا لهم أنتم الفرار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم الكرار. وبعض المسلمين من كثرة الحياء اعتزل بيته من الاستحياء أمام الناس، كيف أنه يقال له يا فرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا، طبعا جعفر كان قد مات، كان عفوا قد قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر، وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم واسى آل جعفر. سبحان الله. يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على جعفر رضوان الله عليه. زوجة جعفر أسماء بنت عميس تزوجها فيما بعد أبو بكر رضوان الله عليه، ولما توفي بعد ذلك تزوجها الصديق، بعد أبو بكر تزوجها علي ابن أبي طالب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنه أتاهم أمر شغلهم. وفي هذا سنة أن الإنسان إذا مات له أحد فإنه الجيران أو الأقارب يصنعوا له طعام، هو يصنع للناس مثل اليوم يخرب بيت اللي يموت له ميت. تفضل. اليوم اللي يموت له ميت خرب بيته، والأصل في ديننا العكس، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. Eine wir reden weiter über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist die Geschichte vom Islam. Und wir reden über Mu'ta. Mu'ta, das war ein Kampf zwischen 3000 in Mu'ta, das ist eine Stadt im Norden, heute sagen wir von Saudi-Arabien. Und das ist sozusagen in Jordanien, Syrien und Saudi-Arabien, dort in dieser Ecke, dort ist Mu'ta. Mu'ta ist eine kleine Stadt und die ist bis heute. Das war im Jahre 8 in Jamad al-Ula, das wird im Jahre 629 ungefähr, 629. Es gab Leute, die den Botschafter vom Propheten getötet haben. Der Prophet hat einen Botschafter geschickt zu dem Provinzleiter von Busra. Busra ist eine kleine Stadt südlich von Damaskus. Damit sie ihn zum Islam aufrufen. Auf dem Weg wurde er getötet, den Botschafter. Der Prophet wollte sozusagen diese Leute zur Rechenschaft ziehen, weil sie das gemacht haben. Man sagt nein. Es gab eine Gruppe von Muslimen, die zum Islam aufgerufen haben, dann kamen diese Bani Amr und die haben die Muslime angegriffen und getötet. Obwohl die Muslime friedlich waren, die wollten nicht kämpfen. Der Prophet wollte natürlich diesen Leuten zeigen, dass sie Fehler gemacht haben. Auf jeden Fall, dann hat der Prophet Leute geschickt, 3000 Muslime. Und der Prophet sagte, der Führer dieser Armee, wenn er getötet wird, dann Ja'far ibn Abi Talib. Wenn er getötet wird, dann Abdullah ibn Rawah. Die Muslime sind marschiert und sie kamen an eine Stadt, die ist Ma'an. Die ist bis heute in Jordanien. Die Muslime haben gehört, dass Herakleios 100.000 Römer hat und 100.000 von den Christen, von den Arabern sind dazu gekommen. Die sind 200.000, die wollen diese 3.000 angreifen. 3.000 gegen 200.000. Was sollen die Muslime jetzt machen? Die sind nur 3.000 und die anderen 200.000. Einige haben gesagt, am besten wir schicken jemanden zum Propheten, der fragt ihn, was wir machen. Abdullah ibn Rawaha, sozusagen der dritte Führer, er sagte, wieso? Habt ihr Angst? Was passieren wird, maximal ist, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala sterben oder getötet werden. Und dann sind wir Märtyrer. Wir machen weiter, was der Prophet uns gesagt hat. Wir haben gesagt, es ist in Ordnung. Dann kamen die beiden Gruppen und die Muslime natürlich haben diesen Ort gewählt, das war Mu'tah. Und dann hat der Kampf angefangen. 200.000 Römer, 100.000 Römer, 100.000 von den arabischen Christen gegen 3.000 Muslime. Natürlich, wenn man denkt, das ist klar, die werden sie vielleicht innerhalb 5 Minuten vernichten. Aber das war nicht so. Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime unterstützt und schützt. Und wenn Allah dich schützt, dann kann keiner dir was Schlechtes tun. Das hat angefangen. Sie haben angefangen zu kämpfen. Zayd ibn Haritha wurde getötet. Dann hat Ja'far ibn Abi Talib die Flagge genommen. Man hat erstmal seine rechte Hand geschnitten. Er hat das mit der linken getragen. Man hat die linke Hand geschnitten. Dann hat er das mit seinen Armen genommen. Und dann kam einer und er hat ihn richtig getötet. Dann hat, und er war 33 Jahre alt, Ja'far radhiyallahu anhu ungefähr, dann hat Abdullah ibn Rawaha die Flagge genommen, weil er der dritte Führer war. Am Anfang hat er so, zögerte er ein bisschen, dann sagte er, der war auch Dichter, Abdullah ibn Rawaha, der sagte, ich hab meine Seele beschworen, dass sie das macht oder dass sie gezwungen wird, weiterzumachen, es wird weiter zu kämpfen in diesem Zusammenhang. Alle Leute haben alles verlassen, was sie haben, von Vermögen. Und sie sind gekommen. Aber wieso will meine Seele oder meine Psyche das Paradies nicht? Die sind die Römer gekommen und ich werde gegen sie was vornehmen. Er hat das genommen, sie haben ihn auch getötet. Die drei Führer sind getötet. Was sollen jetzt die Muslime machen? Die haben keinen Führer mehr. Thabit ibn Akram, der hat die Flagge genommen und er hat gerufen, Muslime, ihr sollt einen Führer nehmen. Dann hat man ihm gesagt, du. Der hat gesagt, nein. Dann haben sie gesagt, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Und er war ein richtiger Führer, Khalid ibn al-Walid, was wir erzählt haben, wie er den Islam auch angenommen hat und so weiter. Dann hat Khalid die Führung übernommen und er war sehr schlau. Und subhanallah, die Nacht ist gekommen. Also sie könnten nicht mehr kämpfen gegeneinander. Sie wollten Pause nehmen. Früher war das so. Am Tag kämpfen sie, in der Nacht schlafen sie. Und dann am nächsten Tag machen sie weiter. Was hat Khalid hier gemacht? Er hat den linken Flügel der Armee recht gemacht. Und die rechte links. Und vorne hinten und hinten vorne. Und er hat Reiter hinten gelassen, die sollten viel Staub machen. Reiten, reiten, damit viel Staub kommt. Und er hat die Römer zurückgezogen in Richtung Wüste. Die Römer haben geguckt, das sind andere Leute. Sie kannten die Leute nicht mehr. Und mit diesem Staub von hinten, sie dachten, die Muslime haben Unterstützung bekommen, sehr viele Soldaten. Deshalb haben die Römer aufgehört, gegen die Muslime zu kämpfen. Und die Muslime kamen zurück. Hier ist wichtig, etwas zu verstehen. Der Prophet war nicht dabei. Aber der Prophet war in Medina, und das ist ein Wunder übrigens. Der Prophet war in Medina. Es gab damals weder Internet, noch Telefon, noch was anderes. Der Prophet war in Medina. Und er hat den Muslimen erzählt, genau was dort passierte. Der Prophet sitzt in Medina und die sitzen ungefähr 1000 Kilometer weit weg von ihm. Er sagte ihnen, Zaid hat die Flagge genommen, er wurde getötet. Ja'far hat die Flagge genommen, man hat mit ihm so gemacht und so gemacht. Abdullah ibn Rawah hat die Flagge genommen, er wurde auch getötet. Und ein Schwert von Schwertern Allahs hat die Flagge genommen. Das war Khalid ibn al-Walid. Und der Prophet hat erzählt, dass diese Leute das Paradies erreicht haben, weil die von Allah subhanahu wa ta'ala getötet wurden. Als die Armee zurückkam, die Leute haben ihnen gesagt, ihr seid die Leute, die ausgeflohen sind. Das heißt, ihr habt Angst gehabt und ausgeflohen. Der Prophet sagte, nein, die sind nicht ausgeflohen, sondern die haben das für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Und natürlich, das war sehr traurig, weil Ja'far ibn Abi Talib, der Cousin auch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Der Prophet war sehr traurig. Er hat Ja'far sehr gemocht und sehr geliebt. Er hat gesehen, wie seine Kinder weinen. Er hat sie genommen und er hat sie geküsst, sallallahu alaihi wasallam, die Kinder von Ja'far. Er hat den Leuten gesagt, macht für die Familie von Ja'far Essen, weil diese Leute traurig sind. Dadurch, was mit ihnen gemacht wurde, weil sie eine Katastrophe haben. Subhanallah, das wird im Islam, wenn jemand stirbt, dann machen die Nachbarn oder die Verwandten Essen für die Familie. Nicht wie heute. Heute ist das total anders in unseren Ländern. Wenn jemand stirbt, dann muss die Familie kochen für 1000 Leute manchmal. Und da muss man ein großes Zelt bauen und die Leute werden eingeladen und sowas. Und das ist alles nicht von unserer Religion. Eigentlich in unserer Religion ist es anders. Man sollte den Leuten Beileid wünschen und man sollte auch diesen Leuten helfen, die traurig sind dadurch, was mit ihnen oder was mit ihnen passiert. Die Frau von Ja'far ist Asma bint Umays. Sie war sehr schöne Frau und gläubige Frau. Sie hat nach Ja'far Abu Bakr al-Siddiq geheiratet und danach ist er gestorben, Abu Bakr. Dann hat sie Ali ibn Abi Talib geheiratet. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, wichtig ist in diesem Zusammenhang diese Geschichte. Wie konnte man sich das erklären? Der Prophet ist in Medina und die Leute sind in Syrien. Und der Prophet erzählt den Leuten genau, als ob er dort steht und sieht. Das ist natürlich die Offenbarung Allahs. Allah hat ihm das gezeigt. Das ist eine Geschichte von den vielen, die Wunder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, beweisen. Wir haben nicht so viel Zeit, deshalb machen wir schnell noch. Oder wir stoppen hier, inshallah, damit wir nicht lange machen. Heute ist 29.05. Bis zum nächsten Mal, inshallah, wir machen weiter mit Ghazwat Dhat Salasil. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir, barakallahu fikum, über natürlich die Befreiung von Mekka. Und das ist natürlich die größte Befreiung. Und wie ich schon erzählt habe, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wir haben noch 3 Jahre und so kommen wir zu Ende mit der Geschichte von unserem Propheten. Und wenn wir fertig sind von der Geschichte von unserem Propheten, fangen wir mit den vier Recht-Khalifen-Zeit und dann mit der Amorin-Zeit, Abbasin-Zeit und so weiter. Das wird geschichtemäßig und wir erklären hier, das ist Aspekt der Geschichte. Das wird, wie ist das in der Geschichte? Und manchmal rede ich ein bisschen über religiöse Themen dabei. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wa alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ma'al nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sallam kathira. Subhanakallahu bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يلا البطارية خفيفة مع ان جهاز شحن البطارية خاوية شيخ ها البطن خاوية شو البطن خاوية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا